herrscht die Gewalt schon so lang. Wir denken, es scheint die Gewalt unser Leben zu lenken. Und dauert sie lang, schon fast eine Ewigkeit. Lang ist nicht ewig im Wechsel der Zeit. Es haben die Völker zu allen Zeiten jede Schlacht um den Frieden verloren. Doch wir sind in diese Welt geboren, um endlich zu siegen. Uns bleibt keine Wahl. Es heißt, die Gewalt sei menschlich und bliebe bestimmen dafür unser Sein als die Liebe. Doch menschlicher ist die Gewalt, den Krieg zu beenden. Hier lohnt sich der Kampf um den Sieg. Es haben die Völker zu allen Zeiten jede Schlacht um den Frieden verloren. Doch wir sind in diese Welt geboren, um endlich zu siegen. Uns bleibt keine Wahl. Es haben die Völker zu allen Zeiten jede Schlacht um den Frieden verloren. Doch wir sind in diese Welt geboren, um endlich zu siegen. Uns bleibt